Wenn wir nichts getan hätten, würden wir die Nerven verloren haben. Aber Kapitän Smollett war nicht der Mann, solche Unvernünftigkeit zuzulassen. Die ganze Mannschaft wurde aufgerufen und von ihm in Wachen eingeteilt. Der Doktor, Gray und ich bildeten die eine Wache, der Squire, Hunter und Joyce die andere. So müde wir alle waren, wurden doch zwei ausgeschickt, um Brennholz zu holen. Zwei andere mussten ein Grab für Redruth machen. Der Doktor wurde zum Koch ernannt, ich wurde als Schildwache an die Tür gestellt und der Kapitän selber ging von einem zum anderen, sprach uns Mut ein und legte mit Hand an, wo es nötig war. Von Zeit zu Zeit kam der Doktor an die Tür, um ein wenig frische Luft zu schöpfen und seine Augen zu kühlen, die der Rauch ihm beinahe aus dem Kopfe trieb, und jedes Mal, wenn er das tat, hatte er ein Wort für mich. »Der Kapitän Smollett«, sagte er bei einer solchen Gelegenheit, »ist ein tüchtigerer Mann als ich. Und wenn ich so etwas sage, so will dies etwas heißen.« Ein anderes Mal kam er und war eine Weile still. Dann legte er den Kopf auf die eine Seite, sah mich an und fragte, »Ist dieser Ben Gunn ein vernünftiger Mensch?« »Ich weiß es nicht, Herr Doktor. Ich bin nicht ganz sicher, ob er seinen Verstand hat.« »Wenn in dieser Beziehung irgendein Zweifel besteht, so hat er ihn«, antwortete der Doktor. »Ein Mensch, der 3 Jahre lang auf einer unbewohnten Insel gewesen ist und an seine Nägeln gekaut hat, Jim, der kann nicht so vernünftig erscheinen wie du oder ich. Das kann man nicht erwarten. Es liegt nicht in der menschlichen Natur. Aber sagtest du nicht etwas davon, dass er besondere Lust hätte, etwas zu essen? Ich glaube, Käse?« »Jawohl, Herr Doktor, Käse.« »Na, Jim, da kannst du sehen, dass es manchmal so etwas gut ist, wenn ein Mensch Wert auf gutes Essen legt. Du hast doch mal meine Schnupftabaksdose gesehen, nicht wahr? Aber du hast mich niemals schnupfen gesehen. Der Grund davon ist der, dass ich in meiner Dose keinen Schnupftabak, sondern immer ein Stück Parmesankäse bei mir trage. Das ist ein Käse, der in Italien gemacht wird. Sehr nahrhaft. Ja, das ist was für Ben Gunn.« Bevor wir uns zum Abendessen setzten, begruben wir den alten Tom im Sande und standen eine Weile barhäuptig im Abendwind um sein Grab herum. Eine Menge Fichtenholz war in das Blockhaus gebracht worden, aber nach des Kapitäns Meinung noch lange nicht genug. Er schüttelte den Kopf und sagte, wir müssten uns am nächsten Morgen fleißiger dranhalten. Nachdem wir unser Pökelfleisch gegessen und jeder ein gutes, steifes Glas Grog getrunken hatten, setzten die 3 Anführer sich in eine Ecke zusammen, um unsere Aussichten zu besprechen. Wie mir scheint, waren sie ratlos, was wir tun sollten. Der Mundvorrat war so gering, dass der Hunger uns zur Übergabe zwingen musste, bevor Hilfe kommen konnte. Sie waren darüber einig, dass unsere beste Hoffnung darin bestände, die Piraten einzeln abzuschießen, bis sie entweder ihre Segel strichen oder mit der Hispaniola davonsegelten. Ihre Zahl war bereits von 19 auf 15 heruntergebracht. 2 andere waren verwundet und einer davon, der Mann, den der Squire neben der Kanone getroffen hatte, zumindest schwer verwundet, wenn er nicht gar tot war. So oft wir Gelegenheit hatten, einen Schuss auf sie zu tun, sollten wir sie benutzen, dabei aber äußerst vorsichtig sein, uns nicht selber auszusetzen. Außerdem hatten wir noch 2 gute Verbündete, den Rum und das Klima. Was den Rum anbetrifft, so konnten wir die Meuterer bis spät in die Nacht singen hören, obwohl wir ungefähr eine halbe Meile entfernt waren, und in Bezug auf das Klima erklärte der Doktor, er wolle seine Perücke zum Pfande setzen, dass die Hälfte von ihnen vor Ablauf einer Woche auf dem Rücken liegen würden, denn ihr Lager befände sich in der sumpfigen Marsch und sie hätten keine Arzneien. Darum werden sie, so schloss er, wenn sie nicht vorher alle totgeschossen sind, froh sein, mit dem Schoner abzuschieben. Es ist immerhin ein Schiff, und sie können ihr Piratenleben wieder beginnen, nehme ich an. »Das erste Schiff, das ich in meinem Leben verloren habe«, sagte Kapitän Smollett. Ich war todmüde, wie man sich vorstellen kann. Trotzdem wälzte ich mich noch lange schlaflos auf meinem Lager, aber als ich endlich einschlief, Da schlief ich auch wie ein Stück Holz. Die übrigen waren längst aufgestanden, hatten schon gefrühstückt und den Brennholzhaufen um die Hälfte der Menge vermehrt, als ich von einem Geräusch und lautem Rufen aufgeweckt wurde. »Ein Parlamentär«, hörte ich irgendeinen sagen. Und gleich darauf setzte er mit einem Ausruf der Überraschung hinzu: »Silver, in eigener Person!« Da sprang ich auf, rieb mir den Schlaf aus den Augen und lief an eine Schießscharte an der Wand.